Deutschlandfunk. Corso. Ken Loachs Film Ich, Daniel Blake, war bei den Filmfestspielen in Cannes der große Konkurrent von Maren Ades Toni Erdmann und hat ja dann auch das Rennen gemacht. Ob zu Recht, davon können sich Kinogänger ab morgen überzeugen, denn der Film läuft diese Woche hier in Deutschland an. Und daneben noch mehr Filme, die eher von den kleinen Helden des Alltags erzählen, von einem Techniker auf der Bohrinsel Deepwater Horizon etwa oder von einer Frau, die gänzlich unbegabt den Traum vom Singen verfolgt. Mit Meryl Streep in der Hauptrolle kann das eigentlich nur ein Erfolg werden, wobei die Story von Florence Foster Jenkins auch einfach viel bietet. Neue Filme vorgestellt von Hartwig Tegeler. Die Techniker auf der Plattform warnen den Vertreter der Ölfirma, nicht zu schnell, nicht zu tief zu bohren. Risiko und Gefahren sind zu groß. Sie wollen mit der absoluten Mindestspritmenge an Bord aufsetzen. Wenn einem während der Landung der Treibstoff ausgeht, ist das nicht klug. Das ist ein Denkfehler, das ist Hoffnung als Taktik. 2010 gerät die Plattform Deepwater Horizon in Brand. Peter Berg erzählt davon in seinem Spielfilm aus der Sicht des Technikers Mike. Bei der Katastrophe rettet Mike viele Kollegen von der brennenden Plattform. Er selbst überlebt ebenfalls. Aber dieser Techniker, den Mark Wahlberg spielt, ist nicht als übermenschlicher Held inszeniert. Der muskulöse Mann bricht weinend zusammen, als er hört, dass 11 seiner Kollegen gestorben sind. Das ist eine ungewöhnlich subtile wie realistische Charakterzeichnung bei einem Film, der mit Actionsequenzen durchaus nicht geizt. Peter Berg heroisiert den Überlebenskampf dieser Männer und einer Kollegin nicht, sondern zeigt Menschen, die Angst haben, aber in der Gefahr einen erstaunlichen Mut beweisen. Eindrucksvoll. Dass der Unfall auf der Deepwater Horizon eine gigantische Ölkatastrophe im Golf von Mexiko auslöste, das ist die bitterböse Realität, benannt am Ende vor dem Nachspann auf einer Schrifttafel, die eher ein Mahnmal ist. Deepwater Horizon von Peter Berg. Empfehlenswert. Hören Sie, ich hatte einen schweren Herzinfarkt. Bin beinahe vom Baugerüst gestürzt. Und ich will wieder arbeiten. Doch Daniel Blake, der kurz vor der Rente steht, muss nun das erste Mal Geld des Staates annehmen, sogenannte Transferleistung. Und so gerät Daniel in das Gestrüpp einer absurden Bürokratie, die der Begriff kafkaesk auf den Punkt bringt. Das ist eine Riesenfarce, nicht wahr? Sie sitzen da mit Ihrem hübschen Namensschild auf der Bluse, Anne. Ihnen gegenüber ein kranker Mann auf der Suche nach nicht existenten Jobs, die er gar nicht annehmen kann. Jedenfalls erniedrigt es mich. Es zermürbt nicht. Oder geht es darum, dass mein Name aus dem Computer verschwindet? Mit seinem Film Ich, Daniel Blake hat Ken Loach in diesem Jahr die Goldene Palme in Cannes gewonnen. 80 Jahre alt ist der Meister des britischen Sozialdramas. Vor 50 Jahren, im Fernsehspiel Kathy Come Home, erzählte er bereits vom Abstieg eines Paares in die Obdachlosigkeit. Das war lange vor den sozialen Erosionen, die Premierministerin Maggie Thatcher in Großbritannien auslöste. Das war vor dem, dass der frühere Ökonom der Weltbank Branko Milanovic einen sich ausbreitenden sozialen Separatismus nennt. Von diesem gesellschaftlichen Prozess erzählt Ken Loach in dieser Geschichte über einen Mann, der gegen Abstieg und soziale Erniedrigung kämpft und für seine Situation keine Sündenböcke sucht, sondern anderen gar hilft, wie der jungen Frau. Sie ist in der gleichen Situation wie er. Wo ist der Sicherungskasten? Wir haben den Strom abgestellt. Die Kinder haben morgen ihren ersten Schultag. Ich wollte ihnen was zum Anziehen kaufen. Ich dachte, ich bekomme morgen mein Geld. Ich, Daniel Blake, hat übrigens kein Happy End. Oder doch? Danke, Anne. Aber wenn man seine Selbstachtung verliert, ist man erledigt. Ich spiele da nicht mehr mit. Mir reicht es. Ich, Daniel Blake von Ken Loach. Herausragend. Meryl Streep zählt zweifellos zu den größten Schauspielerinnen unserer Zeit. Für ihre Darstellung von Maggie Thatcher gewann sie 2012 ihren dritten Oscar. Der Film »Die eiserne Lady« kümmert sich allerdings kein Deut um die eben erwähnte zerstörerische Sozialpolitik Thatchers. Doch dem politischen Blick steht manchmal im Kino die Faszination über die schauspielerische Wucht entgegen. Dass Meryl Streep keine Scheu vor Alter, Hässlichkeit, vor Falten hat und eben damit auf der Leinwand diese große Wucht erlangt, beweist sie in Stephen Frears wunderbarem Porträt über Florence Foster Jenkins, eine Frau, die sich selbst in den 1940er Jahren in New York als große Opernsängerin träumt, während sie aufgrund ihres miesen Gesangs für die Außenwelt wie eine durchgeknallte, allein von ihrem Mann, Hugh Grant, unterstützt der reiche Zicke wirkt. Maestro, es ist wohl wahr, dass viele Sängerinnen sich im Alter eher verschlechtern. Aber ich werde anscheinend besser und besser. Doch diesem wagemutigen Selbstbewusstsein angesichts der unfassbar falschen Töne, die Florence Foster Jenkins produziert, das reicht. Steht der Traum gegenüber. Das ist es, wofür wir leben. Völlig unabhängig von dem Urteil anderer leben zu können. Und das übrigens aufgrund einer Erbschaft auch zu können. Nach dem Docudrama, die Florence Foster Jenkins Story, seit 2 Wochen in unseren Kinos, ist jetzt Stephen Frears wunderbarer Spielfilm über diese Exzentrikerin zu sehen, die der Gesellschaft den verlogenen Spiegel vorhält. Aber um es mit Beethoven zu sagen, eine falsche Note zu singen ist unwichtig, aber ohne Leidenschaft. Unverzeihlich. Mr. Mayfield. Florence Foster Jenkins von Stephen Frears. Herausragend.